Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Tradition und moderne Musik des japanischen DJ Crush. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Wer im Bereich des Hip-Hop auf der Suche nach Klängen jenseits der ausgetretenen Pfade ist, dem sei die Musik für des japanischen DJ Crush ans Herz gelegt. Er feiert gerade sein 20-jähriges Bestehen als DJ Crush und hat mittlerweile 49 Länder in Sachen DJing bereist. Crush, der eigentlich Hideaki Ishii heißt, war tatsächlich mal in ganz jungen Jahren Mitglied der japanischen Mafia, der Yakuza, wo er aber schnell wieder ausstieg, um sich vom amerikanischen Hip-Hop-Film Wild Style inspirieren zu lassen, was ihn schließlich in den 80ern dazu bewegte, selber DJ zu werden. DJ Crush hat mittlerweile seine eigene Klangsprache und Form gefunden und die ist heute Thema im Soundcheck. Gerade hörten wir vom Album Yaku den Song Road to Nowhere, jetzt Zen Approach vom Album Zen. Wasn't paying attention, them henchmen hit the entrance, trenching, wasn't no means of intervention. A dollar bill will make 110 yen, son. How much you willing to sacrifice to win, huh? I personally done paid mines and then some, climbed up an inch at a time, now who the Zen one? If not self, whom else could you depend on? Friends gon' swear side and probably been wrong. I got them battlefield dents in my armor, a twitch from the drama, the trees and bad karma. But yo, I'm a precision procedure performer. We operate every night and leave in the morning to get you high as a kite's the reason you want it. It's like a direct flight from freezing to burning hot shit. The audience is fiend for this fix. And crush come with the guillotine for this mix. Lock nine for nine. We got to get it, but a little at a time. Send a proof badge while I'ma get mine. Black door from the legendary fifth dime. Talk about hot. On the carousel, locked in position. It got to be my man to turn tan a tactician. You all at a hush, silent, trying to listen. You wanna feel this realness that reeks spitting. It got your head split, your eyes can't stop twitching. The only thing that you could do is ride to the rhythm. Thought putting down, cause see the world renowned. See me licking rhymes, rapping like I'm firing rounds. And you now in tune to this infinite sound. And the revolution popping off right now. I make you raise your fist, raise an eyebrow, raise your fist. Busted at the flag like wow. The fuck boy niggas try to keep it on a hush. But Black Thought spit it cause the people want the rush. You feel? That's why the audience fiend for this fix. And crush come with the guillotine for this mix. Yeah. Nine for nine. We got to get it but a little at a time. Zen approach badge while I'ma get mine. Black Thought from the legendary fifth dime. Talk about hot. Nine for nine. We got to get it but a little at a time. Zen approach badge while I'ma get mine. Black Thought. I got that renaissance turn of the century choke. And I'ma do the people right if y'all just give me the vote. We finna ride, hang them high, crush, give me the rope. See all them porcelain tin cats getting it broke. One at a time, now let's focus on who to die. When your blade sharp as mine, the people want you to rhyme. They want you to spill, for me it's not nothing for real. Me and my man running Japan, he tough on the wheel. He blow your mind like busting it still. I get a crowd something to feel. The sound got the power to heal. It's like the Green Mile, now I need an hour to chill. A quarter of kill to burn while patrolling the field. I'm putting rappers out cold. I done rocked from Tokyo to the North Pole. Whenever my man programmed the passcode, y'all received the fix. And your crush come with the guillotine for this mix, y'all. Nine for nine, we got to get it but a little at a time. Send a pro to graduate, I'ma get mine. Black Thought from the legendary fifth dime. Y'all talking about nine for nine. We got to get it but a little at a time. Send a pro to graduate, I'ma get mine. Black Thought. Kaum einem japanischen DJ gelang, Crush hat auch außerhalb von Japan mit amerikanischen Rappern gearbeitet, die zu seinen Mini-Soundtracks die richtigen Worte gefunden haben. Ein gutes Beispiel haben wir gerade gehört, Zen Approach mit Rapper Black Thought von der amerikanischen Rap-Formation The Roots, die uns noch öfters begegnen werden. The Roots haben einen ganz ähnlichen, innovativen Ansatz wie DJ Crush und harmonieren sehr gut zusammen. Hören wir eine andere Zusammenarbeit. DJ Crush vom Album Stepping Stones zusammen mit Mr. Liv, der, wie viele, mit denen Crush zusammenarbeitet, aus dem Bereich des Alternative Hip-Hop kommen. Und das hat nichts mit Typen wie Snoop Dogg, Dr. Dre oder 50 Cent zu tun. Hören wir das Stück Nosferatu. Check. Searching for adventure. Welcome to dementia. Live center. Every message that he meant to. Envision this. Parameters are limitless. 30,000 feet in the air, we're all there. Standard procedure, lend the manorita. Find reefer, hit the telly for some leisure. Relaxing, looking out over a soccer. Thinking of a line for a rhyme that'll rock ya. On stage, shock ya. Jetting cause I got to hit Tokyo with another dark and lonely flow. Language barrier, like a carrier. Aircraft, when I move my physical frame, you'll hear math. Numbers crunch your bones well. Struggle through your own hell. Pray you weren't alone when your dome fell. Oh well, go and grab a mop for the body shop. And while you rot, the dead'll get the fuck up and walk. Strange things happen in the nighttime. When you leave your crib to come and hear a hype rhyme. And the show, so I've got you. Black Nosferatu. Rock that ass to sleep with the beat, then I'll chop you. Strange things happen in the nighttime. When you leave your crib. Nosferatu. Rock that ass to sleep with the beat, then I'll chop you. Total eclipse, the universe flips. Sunken ships sink toward the sea's surface. A thousand tales of those who failed but kept composure. Decomposure, bloated from exposure. The sun busts, you better duck, son. The government sunned us to work towards needs and gun lust. We could buy our souls back, but we sold that. It's a no-go black, hire Scully and Kojak. Detectives with corrective lens perceptive. Tight perspective, yet miss the objective. Fuck it, live and let live. They could never catch live. Let's get biz. Lights dimming, that means your chances of escape slimming. Hands up and heads bobbing to the rhythm. Blood shower, now your body lose power. Within an hour, I teleport to Kanazawa. To start my feeding again, I'm peeling your skin. Then you scream, thus release the feelings within. Here's a flyer, missing my event will be a sin. Nigga, showtime's at 9, welcome, let it begin. Strange things happen in the nighttime. When you leave your crib to come and hear some hype rhymes. And to show, so I've got you. Black Nosferatu. Rock that ass to sleep with the beat, then I'll chop you. Strange things happen in the nighttime. When you leave your crib to come and hear some hype rhymes. And to show, so I've got you. Black Nosferatu. Rock that ass to sleep with the beat, then I'll chop you. Strange things happen in the nighttime. When you leave your crib to come and hear some hype rhymes. And to show, so I've got you. Black Nosferatu. Rock that ass to sleep with the beat. DJ Crush vom exzellenten Album Stepping Stones mit dem Stück Endless Railway. Dass Hip-Hop und Trip-Hop zusammengehen, das kann man gerade bei DJ Crush besonders raushören. Er hat den Trip-Hop-Sound der 90er entscheidend mitdefiniert. Die Brücke war der Brite James Lavelle mit seinem Mowax-Label. Er holte den Japaner auf seine kleine Plattenfirma, die in den 90ern unglaublich einflussreich und angesagt war und ziemlich genau das definierte, was Hip-Hop und Trip-Hop verband. Dort erschien dann 1994 das Album Turntablism von DJ Crush und es dauerte nicht lange, da war Crush auch in Europa angesagt, was sicher an seinem ganz eigenen Sound lag. Hören wir vom besagten Album den Track Kimuri. Man kann sich DJ Crush einmal als DJ vorstellen, der auch live als solcher in Erscheinung tritt, und als Produzent, der seine Alben mit viel Sorgfalt und innovativen Ideen verwirklicht. Als DJ gibt es interessante Compilations, wo er die Stücke von anderen Leuten zusammenmischt, und er macht das auf seine ganz eigene Art. Dass eben die beiden Macher von Cold Cut selber DJs mit ähnlichem Hang zur Innovation und Macher des Labels Ninja Tune eingeladen haben, den eigenen Katalog zu mixen, ist eine Ehre für Crush, aber auch ein Zeichen für den richtigen Riecher, den die beiden Cold Cut-Macher ähnlich wie James Lavelle hatten. Sie bezeichneten Crush als Futuristen, das war in den 90ern, und selbst heute wirkt sein Mix nicht angestaubt. Vom Album Cold Crush Cuts, Cold Cut mit Sign im Mix von DJ Crush. Capricorn, Aquarius, Pisces, as we flow. Thank you. Wie kommt es, dass DJ Crush einen Titel von John Lennon covert? Lag es an der Präsenz und dem Bekanntheitsgrad von Yoko Ono in Japan? Egal warum, eine solche Version dieses Titels gab es vorher noch nicht. Minimalistisch, atmosphärisch interpretiert Crush den Song mit der japanischen Sängerin Eri Ono und zwar auf dem Album My Light von 1997. So also kann Mind Games klingen, hören wir die DJ Crush Version. Mind game, 1998 erschien eine Zusammenarbeit der besonderen Art. DJ Crush tat sich zusammen mit dem japanischen Jazz-Trompeter Toshinoro Kondo und produzierte das Album Kyoko. Hip-Hop-Beats und Trompeten-Arrangements gehen hier eine Symbiose ein, die dann von vielen anderen Künstlern übernommen wurde. Das, was als Acid Jazz gefeiert wurde und Einzug hielt in unzählige Cafés und Cocktailbars, hat Crush zusammen mit Kondo mit diesem Album vorweggenommen. Hören wir den Song Fuku. Das Album Stepping Stones, das 2006 erschien, nimmt in der Diskografie von DJ Crush einen besonderen Platz ein. Crush bearbeitet hier seinen eigenen Katalog, teilweise mit radikalen neuen Versionen. Es ist eine Art Best-of, die DJ Crush allerdings völlig neu gestaltet oder soll ich sagen aktualisiert hat. Hören wir den Bond-Mix von Only the Strong Survive zusammen mit dem amerikanischen Rapper CL Smooth. Got my man DJ Crush in the house. Mr. Carmel Kingpin CL Smooth. And only the strong survive. Actual facts, the ghetto reacts to warfare. Rear bullets miss you by your ear. Survival of the fittest. Hell for the three-time losers. The prisoners of enemy maneuvers. Hold down the fort, cause life is short enough to get it taken. Forsaken where your mental plane's breaking. Concealing a 4 pound with every area we surround. Cause clown, I get down for my crown. Take it to the streets for the honor and respect. Connect the lethal, plus my young guns are unbeatable. Aiding and abetting the foul is a violation. That's why my retaliation is premeditation. The invitation is to run with a crew you can't do. And too great to infiltrate from a nickel plate. I state this speed the illest ever known on a rush. Swerving with the crush. Drugs for fat cat. Stepping off the set now, hand on my tool. Thinking how bad I wanna flip on that fool. Times are wasting, chasing these punks for petty loot. When there's a real mission to execute, I put the plan in effect. Forget what you heard. When you get the word from first and third, for real, I got the famine on my soldiers to feed. With the yardie gunslingers on stash puffing weed. Envision the prison that I walk through, leaving any witness when I'm about to handle my business. No escape. Duct tape and artillery. Now tell me, big man, where's the money? Ain't a damn thing funny. Killers play for corners. In the middle are your sons and all your daughters. Who gives the orders to chaos and mayhem? Who has the proper guidance in mind to save them from this cold world of heartless ghetto dwellers? Pimps to prostitutes and dope sellers. Fellas, strive to be the lead, not follow. Ladies, you can be the queens of tomorrow. Dig it, I want all that and more for my peeps in the struggle to shelter. Food, clothing, and shelter is essential to maintain the hardcore from this off to push me to the edge, but I can't fall off. My battlegrounds keep the sounds of babies crying, gunshots and cursing. Can you feel my real? Here's the deal. By any means necessary, go all out and keep this live, cause only the strong survive. Yeah. Interlude vom Album Kakusai, in dem DJ Crush japanische Folklore zusammen mit seinem Hip-Hop-Kontext verschmelzt. Für jemanden, der immer seine eigene Identität aus seinem japanischen Kontext herausgesucht hat, ein folgerichtiger Schritt aus Tradition und Moderne. DJ Crush als Live-DJ, wenn man die Möglichkeit hat, ihn zu sehen, immer ein Erlebnis. Das wird besonders deutlich auf seinem Album Code 4109, das einen typischen DJ Crush-Mix präsentiert. Es gibt ja eine unglaubliche Stelle auf dieser CD. Crush mixt drei Dinge zusammen, die eigentlich kaum zusammengingen. Nick Wiss mit Four Elements ist die Grundlage. Darüber gibt es ein Saxophon-Solo von John Klemmer. Und schließlich die A Cappella-Version von Just Be Good To Me von Beats International, wo auch in den 90er Norman Cook alias Fatboy Slim mitwirkte. Der wird begeistert gewesen sein, als er diese radikal andere Version gehört hat. Was Crush da macht, ist DJ-Kunst der fortgeschrittenen Art, ohne dass es, wie bei so vielen anderen Turntable-Künstlern, anstrengend wird. Hören wir also diesen Ausschnitt vom Album Code 4109, ein absolutes Highlight dieser Mix-CD. Das war so schon fast in der ersten Stunde des Soundchecks. Hören wir bis zu den Nachrichten noch einen Titel von DJ Crush, exklusiv für die Compilation, die er exklusiv für die Compilation Offbeat erstellt hat. Der Titel heißt Rookie. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck.